WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ganz pünktlich melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Heute, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 20 Jahre alt heute und heißt Alexander. Guten Morgen, Alexander. Gepriesen sei der Frau Haus, Domian. Guten Morgen. Ich habe gar nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Gepriesen sei das raue Haus. Das ist der offizielle Gruß von mir. Ach, gepriesen sei das raue Haus. Ja. Das sagst du so? Das sage ich so. Was heißt das? Es heißt eigentlich so viel wie Hallo oder Willkommen. Schön, dass es dich gibt. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Bitte. Ich freue mich. Alexander, über was reden wir beide? Also das heutige Thema ist Asperger-Autismus. Ah, das heißt, du bist davon betroffen? Ganz genau. Du hast diese, kann man sagen, Erkrankung? Diagnose, sagen wir Diagnose. Erklär doch mal den Leuten, die davon noch nie was gehört haben, was ist das? Also Asperger-Autismus ist eine Störung aus dem Autismus-Spektrum, soweit ich weiß. Ja. Wobei du noch erklären musst, was Autismus ist. Das weiß ich selbst auch nicht. Ich hatte unzählige Gespräche bei Psychiatern, ja, und an der Uniklinik Hamburg. Ja. Aber so wirklich erklärt haben sie mir das auch nicht. Wie macht sich denn diese seelische Erkrankung oder dieses Phänomen, sagen wir es so, wie macht sich das denn bei dir bemerkbar? Ich lebe eigentlich komplett in einer eigenen Welt. Ja, wie sieht denn diese Welt aus, in der du lebst? Also ich habe meine Delfine. Du hast Delfine? Ich habe Delfine. Lebende? Nein. Ja, es sind Plüschdelfine. Okay. Lebende. Für mich leben sie auch. Ja, verstehe. Wie viel hast du, wie viele Delfine? Knapp 20. Haben nie genau nachgezählt. Ich höre gerade, Alexander, wir haben ein Foto oder Fotos von deinen Delfinen. Ja. Da bin ich aber jetzt sehr gespannt, was wir sehen. Ah. Wir sehen einen schwarz-weißen Delfin. Mich sieht man nicht mehr so richtig, aber egal, ist auch nicht so wichtig. Das ist ein Orca. Ein Orca-Delfin. Ja. Der sieht so fett aus. Wie groß ist der? Weiß nicht. 60 Zentimeter ungefähr. Du lebst in deiner eigenen Welt, sagst du, und zu dieser Welt gehören die Delfine. Richtig. Welche Rolle spielen diese Delfine? Da ist noch ein anderer zu sehen gerade im Moment. Welche Rolle spielen die Delfine für dich? Sie helfen mir, den Alltag zu bewältigen. Wie machen die das? Das sind ja Plüschtiere. Es sind keine Plüschtiere an sich. Für mich leben sie ja. Das heißt, du sprichst auch mit denen? Ich spreche auch mit denen. Sagen die auch etwas zurück? Ja. Was denn zum Beispiel? Naja, neulich hat sich einer beschwert, weil der Computer so langsam war. So, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gewonnen in deine Welt der Delfine. Die spielen eine wichtige Rolle für dich. Das tun sie. Du bist 20 Jahre alt. Lebst du denn in... kannst du alleine leben? Ich kann alleine leben. Das heißt, du hast eine eigene Wohnung? Ich habe eine eigene Wohnung. Und was machst du sonst so noch, außer dich mit den Delfinen zu beschäftigen? Programmieren. Ist das dein Beruf? Ja, zurzeit kann man sagen schon. Also du bist angestellt bei einer Firma? Nein, ich arbeite freiberuflich. Also du kriegst Aufträge und dann machst du das zu Hause? Ganz genau. Ich möchte nochmal zurückkommen darauf, dass du sagst, ich lebe in meiner eigenen Welt. Erzähl uns doch noch ein wenig aus deiner Welt. Von den Delfinen haben wir jetzt schon gehört. Was macht deine Welt sonst so aus? Naja, das Zentrum meiner inneren Welt, sage ich mal so, ist ein Netzwerk aus einer ganzen Menge großer Elementarleiter, die unter anderem Erinnerungen transportieren, zum Beispiel. Ich habe das nicht verstanden. Elementar was? Elementarleiter. Elementarleiter, ja. Die du mit dem Computer verarbeitest oder mit dem du im Computer arbeitest, so meinst du das? Der Computer dient lediglich dazu, Vorgänge zu visualisieren und einzugreifen. Ja. Okay, vielleicht noch ein Beispiel aus deiner Welt. Naja, ich habe da auch eine Menge Rituale. Zum Beispiel muss ich jeden Tag um 21.47 Uhr, um genau 21.47 Uhr, sonst raste ich aus, selbst wenn es nur eine Sekunde verspätet ist, zum Beispiel eine Zigarette rauchen am Graumannsweg 6. Das ist ja verrückt. Um 21.47 Uhr an einer bestimmten Stelle, da wo du wohnst, rauchst du eine Zigarette. Richtig. Wenn du diese Zigarette, sagen wir mal, um 21.10 Uhr rauchen würdest, wie ging es dir dann? Ich wäre total aggressiv und würde ausrasten. Wenn du die Zigarette dann zu dem genau dem Zeitpunkt geraucht hast, was passiert danach? Danach geht's eigentlich zurück an die Arbeit. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Fast 24. Ah, das heißt, du lebst eigentlich mit deinem Computer und mit den Delfinen. Richtig. Gibt es auch Freunde? Ja, viele. Auch, also es sind das reale Menschen, die auch zu dir nach Hause kommen? Reale Menschen. Kannst du mit denen so ganz normal kommunizieren? Mit denen kann ich ganz normal kommunizieren. Gibt es denn da auch schon mal Schwierigkeiten in der Kommunikation? Außer die normalen Missverständnisse eigentlich nicht. Was sind das für normale Missverständnisse? Naja, neulich haben wir uns gestritten, weil jemand einen Joint weggeraucht hat und jeder hat sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Okay, das ist ja noch harmlos. Richtig. Erzähl mir noch ein Ritual von dir. Mit dem Rauchen, das war ja gerade schon sehr einprägsam. Naja, am 2.4. Am 2.4. ändere ich jedes Mal meine Homepage. Mhm. Immer jedes Jahr am 2.4. Am 2.4. um 21.47 Uhr. Diese Zahl 21.47 Uhr hat was Besonderes. Die hat was Besonderes. Kannst du mir das erklären, was das bedeutet? Da wurde das Master-Hologramm gestartet. Was ist das? Es ist ein Datenspeicher, der die Halle der Erinnerungen betreibt. Aha, jetzt muss ich mich sehr anstrengen zu folgen. Was ist denn die Halle der Erinnerung? Das ist ein Datenspeicher außerhalb aller bekannten Netzwerke, wo ich meine Erinnerung abspeichere. Das ist ein realer Datenspeicher irgendwo auf der Welt? Real, ja. Ja? Und wie speicherst du deine Erinnerungen da ab? Im Prinzip über einen GHCC-Chip. Wie geht denn das? Ich bin ein Depp in solchen Sachen. Erklär das mal mir, dem Laien. Wie macht man das? Der GHCC-Chip, der ist im Gehirn implantiert und überträgt fortlaufend Daten an ein zentrales System. Das heißt, du hast im Gehirn so einen Chip? Richtig. Wirklich? Weiß ich nicht. Ich habe nie nachgucken können. Das heißt, du bist mal operiert worden am Gehirn? Nein, aber wenn ich die Augen schließe, sehe ich meistens Nullen und Einsen und grafische Oberflächen. Ich verstehe. Das kann auch sein, dass das in deiner Welt, die für dich real ist, dass das nur da stattfindet. Das ist auch so. Ja, ich verstehe. Du sagst, du lebst in deiner Welt und für uns andersartige oder eher normale Menschen ist es schwer, sich da hineinzudenken. Kannst du dich in uns hineindenken? Es gibt einen Haufen Simulationsprogramme, die sowas nachstellen. Wie findest du uns so und unsere Welt? Weiß ich nicht. Ein bisschen eigenartig. Ja, das stimmt auch. Das ist auch manchmal ein bisschen eigenartig. Ich meine, wenn man sich anguckt, zu viel die ganzen Pädophilen, die da rumlaufen, und damit meine ich zum Beispiel die wirklich Pädophilen, nicht die die Krankheit haben, aber aktiv was dagegen tun wollen. Ja. Und so komische Leute, kann ich einfach nicht verstehen, warum jemand sowas macht. Stichwort Pädophilie und gehen wir mal weiter in den Bereich der Sexualität. Du bist, du hast die Diagnose Autismus, Asperger-Syndrom. Wie ist das bei dir mit Sexualität? Interessiert dich Sexualität? Nein, ich find's widerlich und kann's nicht nachvollziehen. Ach. Widerlich sogar? Ja, eigentlich schon. Das heißt, du hast das auch noch nie gelebt? Nein. Auch nicht mit dir selbst? Nein. Und du warst auch noch nie verliebt? Verliebt schon. Ah. Wenn ich fragen darf, in wen? Eine alte Mitpatientin aus dem Wilhelmstift. Was ist denn aus diesem Verliebtsein dann geworden? Ja, nichts. Wenn man verliebt ist, hat man ja Träume. Welche Träume hattest du? Oder Sehnsüchte? Naja, ich wollte eigentlich nur mit ihr zusammen sein. Gab es denn in der Zeit des Verliebtseins so einen Hauch einer erotischen Sehnsucht, die du hattest zu diesem Mädchen? Ja. Das schon. Also so ganz abwegig war es dann nicht. Nein. Könnte nochmal passieren. Wie bitte? Das könnte eventuell nochmal passieren. Ja, eventuell. Ja. Alexander, verfolgst du öfters hier meine Sendung? Ja, das tue ich sogar. Ja, dann kriegst du ja eine ungeheure Vielfalt von menschlichem Schicksal zu hören und was Menschen so denken und fühlen. Wie erscheint dir das, wenn du das hier alles so hörst? Es ist faszinierend, wie Leute mit extremen Situationen fertig werden. Mhm. Ist das so ein bisschen wie Hörspiel hören oder Fernsehen gucken, also Film gucken, wenn du das hier dir anhörst? Nein. Es ist schon realer. Es ist mehr wie Schule, sage ich mal so. Das heißt, du lernst dann so von der realen Welt etwas, wenn du hier zuhörst. Richtig. Alexander, wie sieht deine Träume oder deine Pläne für die Zukunft aus? Wie gesagt, du bist erst 20 Jahre alt. Meine Pläne? Naja, die haben sich in letzter Zeit grundlegend geändert. Ja, erzähl mal. Also früher habe ich mein Computerwissen nicht so, sagen wir mal so, korrekt eingesetzt. Mhm. Das hat mir auch schon viel Probleme bereitet. Mhm. Und jetzt die letzte größere Sache, da habe ich immer noch eine Strafanzeige am Laufen, weil ich mich in das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift Computernetzwerk eingehackt habe. Warum hast du das gemacht? Ich wollte von ihr die Krankenakte, die habe ich letztendlich auch bekommen. Von dir? Nein, von ihr. Von ihr? Von der, mit der du da so ein bisschen verliebt warst? Ganz genau. Verstehe. So, dann gab es Probleme mit der Polizei. Richtig. Wie ist das ausgegangen? Naja, es gab eine Hausdurchsuchung und die haben die ganzen Computer beschlagnahmt. Mhm. So, wir waren ja bei der Frage, was deine Ziele und Träume sind. Ja, um darauf jetzt mal zurückzukommen. Ich habe jetzt angefangen, Bitcoins zu sammeln. Mhm. Also das ist eine digitale Kryptowährung, ja, die man in Euros umtauschen kann. Ja. Und solange, wenn mein Computer genug rumgerechnet hat und ich genug habe, dann kaufe ich mir ein Haus. Ach so, das ist natürlich ein cooler Plan. Also du hast Sehnsucht nach einem Haus. Richtig. Warum? Was willst du mit einem Haus? Also die jetzige Wohnung, in der ich wohne, erstens sind die Nachbarn total bescheuert. Mhm. Und zweitens will ich nicht von Staat abhängig sein, mhm, weil ich bin, die Wohnung ist von der Jugendhilfe gestellt. Also, ja. Und ich muss was Eigenes machen, einfach. Also um auf eigenen Beinen zu stehen und ein eigenes, vielleicht sogar kleines Vermögen zu haben. Richtig. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Das sind die reinsten Arschlöcher. Oh, das sind aber harte Worte. Warum? Ich sag mal so, warum, das kann ich auch sagen. Mhm. Mein Erzeuger, der hat sich eigentlich nur ständig besoffen. Ja. Und einen verprügelt, wann er gerade mal konnte. Ja. Und deine Mutter? Die hat weggesehen, als es mir schlecht ging. Die haben ja wahrscheinlich gar nicht kapiert, was mit dir los ist, ne? Ja, das stimmt. Denn dieses, was du hast, hat sich ja auch schon im Kindesalter gezeigt. Ja, wobei ich glaube auch nicht wirklich, dass es Asperger-Autismus ist, weil es gab dann einen Vorfall im Kindergarten, der ziemlich, ja. Es gab einen Vorfall im Kindergarten, der dich umgehauen hat? Ganz genau. Magst du ein Stichwort sagen? Ja, das haben wir schon genannt. Pädophilie, würde ich mal sagen. Ah, Das heißt, du warst Opfer eines Missbrauchs. Ganz genau, von einer Erzieher. Bist du denn da jemals von einem Therapeuten oder Arzt behandelt worden wegen? Nicht wirklich. Würdest du das wollen? Ja, nur ich weiß nicht, wie ich damit fertig werde. Weil das Beste ist natürlich, davor wegzulaufen, statt sich der Sache zu stellen. Ja, aber das Beste ist das nicht immer. Denn das richtet ja, das weißt du bist ein intelligenter Typ, das richtet sehr viel in der Seele eines Menschen an. Und wenn man immer davon vorwegläuft, kann man auch nicht zur Ruhe kommen. Ich verarbeite es nur auf meine Art und Weise. Magst du vielleicht gleich noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen, diesbezüglich? Ja, gerne. Ja. Mensch, Alexander, mit dir würde ich gerne ganz lange sprechen. Das ist ja hochinteressant. Nun läuft uns aber ein bisschen die Zeit hier weg. Ja, ich weiß. Die Sendung ist leider Gottes begrenzt. Ja, natürlich. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und warte, ist das übrigens für dich eine Überwindung, dann vor so vielen Menschen zu sprechen? Also rein theoretisch sprechen nur wir beide. Die anderen, die hören ja nur mit. Genau, und die sind völlig ausgeblendet. Eigentlich sind wir beide ganz unter uns im Moment. So. So sehe ich das. Ja, so sehe ich das auch immer. Alexander, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du deine Pläne schaffst mit dem Haus und alles, was du gerne möchtest. Ja, danke. Und jetzt ruft dich meine Psychologin, die Claudia, nochmal an. Vielleicht kann sie dir noch einen schlauen Rat geben, wie du dich weiter verhalten sollst in der besagten Sache. Ah, war cool. Übrigens, ja. Claudia heißt auch ein Delfin von mir. Ah, guck, dann schöne Grüße an deinen Delfin Claudia. Danke. Tschüss, Alexander. Ciao. Ciao. Tschüss. Das ist ja interessant. Ich glaube, so ein Gespräch gab es hier in dem auch noch nicht genau in dieser Art. Das kann ich mir nicht erinnern. So, wir haben 1.16 Uhr und es geht weiter mit Simone. Und Simone ist 24. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen. Hallo, Simone. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Über was reden wir beide denn? Nochmal bitte? Über was reden wir beide? Ja, und zwar, es ist so, dass ich seit einiger Zeit an Epilepsie leide. Das heißt, die ganz klassischen tonischen, klonischen Anfälle. Das heißt, man ist am Boden und zuckt vor sich hin. Und du weißt gar nichts davon hinterher? Nein. Mhm. Auch so, dass du Schaum vor dem Mund hast? Leider Gottes, ja. Auch. Mhm. Also es sieht für Außenstehende natürlich ganz, ganz schlimm aus. Ja. Aber es ist eigentlich nichts. Ja. Also die Gefahr, sich beim Fallen irgendwas zu tun, ist größer, als was letztendlich im Gehirn abläuft. Fällt man da eigentlich von einer Sekunde auf die andere? Es gibt Formen der Epilepsie, wo es nicht so ist. Bei mir persönlich ist es leider so. Das heißt, du bist nicht so ein bisschen vorgewarnt, dass du dich noch selbst fallen lassen kannst, um Schlimmeres zu vermeiden? Leider nicht, nein. Und dann besteht die Gefahr, dass man sich schon verletzt oder was bricht oder... Genau. Verrenkt und so weiter. Kamen diese epileptischen Anfälle jetzt relativ plötzlich? Ja, also ich bin wie gesagt 24 Jahre alt. Vor 2-3 Jahren kam der erste Anfall. Im Normalfall ist es früher und... Aus heiterem Himmel kam der? Aus heiterem Himmel kein besonderer Anlass. Wo warst du da gerade? Der erste Anfall... Wie auch alle Folgen waren in der Öffentlichkeit. Draußen auf der Straße. Richtig, und ich bin eigentlich immer ins Krankenhaus dann eingeliefert worden. Dann haben irgendwelche fremden Leute schnell einen Krankenwagen geholt und dich einliefern lassen. Wie lange muss man dann im Krankenhaus bleiben? Vor 2 Tagen war ich 8 Stunden drinne, aber letztendlich wurden meine Reaktionen nur gecheckt und dann konnte ich auch schon wieder nach Hause. Nun gibt es ja, wie ich weiß, zahlreiche Therapiemöglichkeiten. Es gibt Medikamente, es gibt sogar chirurgische Eingriffe, um Herr über diese Erkrankung zu werden. Was hast du schon alles gemacht? Dadurch, dass ich noch nicht so lange Epilepsie habe, bin ich jetzt medikamentös ganz gut eingestellt. Mhm. Hab aber, ja... immer noch ab und an die Anfälle und insgesamt waren es jetzt 4. Mhm. Ja, und worüber ich eigentlich sprechen wollte, es ist so bei Epilepsie, man darf man hat noch seinen Führerschein und darf auch nach einer gewissen Zeit, nämlich 12 Monaten, wieder Auto fahren. Mhm. So, vor 2 Tagen hatte ich meinen letzten Anfall und davor war ich 11 Monate anfallsfrei. Mhm. Das heißt, ich war fast wieder soweit, Auto zu fahren, beziehungsweise ich bin auch schon wieder Auto gefahren. Mhm. Und jetzt ganz konkret, der letzte Anfall war am Steuer. Oh, während der Fahrt? Ja, das Glück in dem Sinne war halt, ich war an der roten Ampel, mhm, hab mit dem Auto gestanden und dementsprechend ist nichts passiert. Aber es hätte halt auch noch anders ablaufen können. Eigentlich müsstest du doch dann auch so aus Selbstschutz und aus Rücksicht anderen Menschen gegenüber das Auto generell stehen lassen. Ja, also ich persönlich besitze kein Auto, habe das nur von meinem Bruder jetzt, mhm, zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, theoretisch wären es demnächst 12 Monate gewesen und dann wäre ich sogar aus der rechtlichen Grauzone raus gewesen. Mhm. Ich wusste das gar nicht, dass man nach 12 Monaten dann wieder fahren darf. Das heißt, dann geht der Gesetzgeber und die Mediziner davon aus, wenn man 12 Monate durchgestanden hat, kommt es nicht wieder oder wie? Nein, es ist so, nach diesen 12 Monaten, das ist nur eine Richtlinie. Mhm. Und sobald dann ein Anfall ist und man einen Unfall baut, würde dann auch die Versicherung quasi wieder bezahlen. So. Aktuell, wenn ich mich hinterm Steuer setzen würde und einen Unfall bauen würde, würde die Versicherung ganz klar nicht zahlen. Eben weil es nicht innerhalb dieser 12 Monate sind. Aber ist es nicht wirklich viel klüger, dann wirklich generell das Auto stehen zu lassen? 12 Monate hin oder her? Ich hatte bis dato noch nicht, ich bin jetzt das erste Mal konfrontiert damit gewesen, mhm, dass ich eben ein Auto habe. Mhm. Und ja, umso leichter ja für dich, wenn du nicht mal selbst ein Auto hast, dann fällt es dir doch auch noch leichter zu sagen, na okay, dann fahre ich halt überhaupt gar kein Auto mehr. Fahre ich Bus und Bahn oder Taxi? Ja. Oder empfindest du das als Einschränkung, wenn du jetzt nicht mehr Auto fahren darfst? Ja, es ist halt, ja, ich kann natürlich auf Bus und Bahn umsteigen und ich hab die letzten paar Jahre das natürlich auch gemacht, unabhängig, mhm, vom Auto. Das ist, ich merke halt, dass es doch sehr, sehr bequemer ist und ich habe die Möglichkeit, entweder 1,5 Stunden mit Bus und Bahn zu meinem quasi Arbeitsplatz zu, mhm, kommen, mhm, oder 20 Minuten mit dem Auto. Schon, aber wenn man sich vorstellt, du fährst nur 60 Stundenkilometer, ganz zu schweigen, du bist auf der Autobahn und dir passiert sowas, was für ein Unglück dann passieren würde. Das muss man sich ja ausmalen. Ja. Was meint denn dein Arzt? Hast du mit dem mal drüber gesprochen? Der Neurologe jetzt? Ja, der behandelnde Arzt, der für dich da relevant ist. Ja, der Neurologe wahrscheinlich dann, ja. Ja, genau. Also er hat mir, wie natürlich jeder andere Kollege auch, ein Fahrverbot ausgesprochen. Mhm. Ist, wie gesagt, nur eine Richtlinie, an die ich mich aber bis dato fast gehalten hätte. Und er hat mir halt auch nochmal deutlich zu verstehen gegeben, dass ich es halt bitte unter sein lasse. Mhm. Und ja. Er hat verdammt recht, ne, finde ich. Nimm doch mal jetzt diesen Vorfall als Warnschuss. Es ist ja noch mal alles gut gegangen. Du standst an der roten Ampel. Lass es sein. Vielleicht kommen Zeiten, dass du die Krankheit völlig im Griff hast und dass du dann wieder zurückgehen kannst ins Auto. Ich würde es stehen lassen. Vor allen Dingen, wenn dein Arzt dir das auch so klar gesagt hat, du gefährdest ja nicht nur dich, sondern du gefährdest auch andere Menschen. Du könntest, wenn du einen Anfall hast und fährst an einer Gruppe von Schulkindern vorbei, du könntest mehrere Schulkinder totfahren. Ja, das spricht für sich. Ja, man muss es so drastisch ausdrücken, aber es ist halt so. Mensch, Simone, wie ist das denn sonst so im Leben? Bist du zum Beispiel in einer Beziehung zurzeit? Ich bin zurzeit Single. Ja, ja. Also nein. Wäre das für dich ein Problem, das dann so zu äußern, einem Mann gegenüber, dass du Epileptikerin bist? Überhaupt gar nicht. Also es ist halt immer schwer, Fremden das irgendwie zu erklären, aber wenn ich es Freunden oder Bekannten, Verwandten selber erzählen kann, dann geht es. Mhm. Und dann setze ich mich mit der Person auseinander und dann kann ich das ganz gut erklären. Das, das, was stört, ist halt quasi, wenn ich dann einfach umfall und niemand weiß was. Ja, genau. Deswegen sollte dein nahes Umfeld, deine Arbeitskollegen und so, die sollten alle Bescheid wissen. Und denen solltest du vorher sagen, was sie tun sollen, wenn es passiert. Ja. Ja. Mensch, Simone, das war der Hauptgrund deines Anrufes, dass wir über das Autofahren sprechen, ne? Ja, und dass ich mich in dem Sinne mal anvertraue, weil ich bis dato noch niemanden von meinem neuerlichen Anfall erzählt habe. Ach so. Weil ich ansonsten das Auto von meinem Bruder nicht bekommen würde. Ach so. Simone, lass es sein. Ich sag's dir, ich rate es dir wirklich mit tiefer Überzeugung. Ich kann nur gut verstehen, dass man gerne Auto fährt, aber dafür ist die Lage zu ernst. Du würdest deines Lebens nicht froh, wenn irgendetwas passieren würde aufgrund einer solchen Nachlässigkeit. Ja. Ja, klar. Ich glaube, da gibt's nichts mehr zu sagen. Nee, da gibt's nicht mehr zu sagen, glaube ich auch. Liebe Simone, ich wünsche dir, dass du diese Krankheit in den Griff bekommst. Es gibt ja viele, die schaffen das. Mhm. Und dass du quietschfidel und weiter ein gutes Leben führen kannst. Okay. Alles Liebe von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns kostenfrei oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist Janine. Janine ist 43. Guten Morgen, Janine. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Janine, du hörst mich, hoffe ich. Ja. Das ist sehr schön. Janine, weswegen rufst du an? Wo fange ich an? Na, einfach mal so eine Überschrift. Mein Freund wird bald sterben. Mhm. Entschuldigung, das wollte ich nämlich nicht. Ich wollte nicht weinen. Das macht aber auch gar nichts. Wenn man in so einer schweren Zeit ist, dann darf man auch mal weinen. Ja, ich kann im Moment den Satz nicht hören. Zeit heilt im Wunden oder so. Mhm. Keine Sorge, ich werde den Satz nicht sagen. Erzähl doch mal ein wenig, wie alt ist denn dein Freund? Dieses Jahr ist er 50 geworden. Und wie lange ist er schon krank? Ich weiß ich ganz genau. Am 6.12.2012. Ja. Und was hat er? Lungenkrebs. Hm. Und die massiveste Art. Das heißt, es geht ihm sehr schlecht schon im Moment. Ja, und eigentlich müsste er bei dieser Diagnose schon lange unter der Erde sein. Hört sich schlimm an, Entschuldigung. Wo ist er denn im Moment? Benjamin Franklin. Bitte? Benjamin Franklin. Also in Berlin im Krankenhaus. Hm. Beschreib mal seinen Zustand im Moment. Ja, immer wenn ich dann hingehe und er künstlich ernährt wird und dann Tropfen bekommt. Und, also nicht Tropfen, also da die Spritze. Mhm. Also so ein Gerät, was dann immer alle, jede Stunde dann, ne? Mhm. Guckt er mich an, dann lacht er mich an und sagt, Mäusütchen, wird alles gut. Mhm. Das heißt, er ist noch bei klarem Verstand. Gekämpft. Mhm. Weiß er denn, wie ernst es ist? Er hat es verdrängt. Mhm. Aber durch seine Verdrängung, durch seine positive Art und durch seinen ganzen, wie er es gemeistert hat. Ich rede schon in Hackform, er lebt noch. Mhm. Hat er da, also hat, hat er hat ihr so lange durchgehalten. Mhm. Fragt er dich denn manchmal? Du, ist ganz schwer. Er ist ein Mensch, der nie über seine Gefühle gesprochen hat. Mhm. Er hat nie über sein... Er hat zum Schluss, ich war mit ihm zusammen da ambulanten, wo dann angefangen hat, dann die Chemo. Und ich habe 6 Stunden, 8 Stunden manchmal mit ihm immer dann da gesessen. Mhm. Und die Schwester hat mir gesagt, das ist ja unfassbar. Mhm. Ich sage, hast du Hunger? Weil er hat immer Appetit gehabt, er hat gerne gegessen. Mhm. Und dann bin ich dann losgezogen, habe eine Wiener geholt und die haben mich alle angeguckt. Und mir schlecht, die anderen Patienten. Ne? Mhm. Ist es so, dass man im Moment gar nichts mehr macht mit Nein. ihm? Nein, ich bin nur froh, du. Mhm. Ich bin froh, weil ich hab zu ihm gesagt, Mäusechen, es ist jetzt vorbei. Mhm. Bitte mach keine Chemo mehr. Weil er hat alles, es ist alles voll, es ist der ganze Körper, es ist so verfallen. Mhm. Ja. Entschuldigung. Mhm. Ja. Habt ihr denn darüber nachgedacht, dass er vielleicht in ein Hospiz geht? Ja, ich habe alles organisiert. Ja? Und ja. Steht das bald an, der Umzug in ein Hospiz? Nein, ich habe immer so ein Pech. Ich hatte dann mit der Hausärztin gesprochen. Ich wollte eigentlich erst, ich war so naiv und so blöd, ich wollte eine Pavelief-Ärztin zu Hause haben. Ne? Mhm. Und ich habe so eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung. Ja. Und dann war eine dann da, die hat mich dann angerufen, die war doof. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt, die war doof. Ah. Und dann hat gesagt, gut, mal sehen musst du nicht. Mhm. Dann habe ich gleich dann bei der Hausärztin angerufen und gesagt, bitte jetzt sofort, bitte einen Platz besorgen. Man muss ja immer, man wird ja angemeldet. Mhm. Naja, so schnell geht das ja manchmal gar nicht. Nein, leider. Hattest du denn dann schon einen Platz? Ja, ich hatte an dem Tag einen Platz. Aber das hat dann nicht geklappt. Und dass dann er hat das Krankenhaus angerufen, sofort rein. Ins Krankenhaus? Also die wollten, dass er ins Krankenhaus kommt? Ja. Warum wollten die das? Weil er hatte seinen Kaliumwert im Blut, war so hoch. Und dann sein Entzündungswert, weil man muss dann ganz vorsichtig sein. Also eigentlich hätte er immer mit einer Maske laufen, das wollte er nicht. Das war ganz stolz. Das heißt, dieser Hospizplatz ist jetzt weg? Der ist jetzt weg. Und du musst wieder was Neues besorgen? Ja. Will er denn auch in ein Hospiz? Eigentlich ja. Aber dann versteht er doch auch, was das bedeutet. Wahrscheinlich. Jetzt ja. Mhm. Ich habe ja auch zum Glück Patientenverfügung. Mhm. Bin nicht mit ihm verheiratet. Ne? Mhm. Und ich habe immer gesagt, du musst es machen, das ist wichtig. Mhm, sein. Ich habe dann gesagt, guck mal, ich kann auch vom Auto angefahren werden. Du musst einfach nur ankreuzen, was wichtig ist. Also das habt ihr jetzt gemacht und das ist ja auch sehr richtig und sehr wichtig, das zu tun. Gehst du jeden Tag zu ihm ins Krankenhaus? Ja. Ja. Mhm. Ich sehe sowas von scheiße aus. Hat er dir jetzt ist er ja noch so klar und kann auch noch sprechen, wie du es mir gerade erzählt hast, hat er dir schon was mit auf den Weg gegeben, was wichtig ist für dich und die Zukunft? Mhm. Ja, hat er? Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, weißt du, Mäuschen, wir haben beide immer so viel gekämpft, weil wir haben auch eine Vorgeschichte. Ne? Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin trockene Alkoholikerin. Mhm. Und er auch. Also wir sagten, das, was wir beide haben, setz es nicht aufs Spiel. Mhm. Mach es nicht. Oh, das ist ein ganz guter Satz, finde ich. Das ist ein Charakter von ihm. Ganz toll. Ich habe auch Hilfe. Ich habe wirklich Hilfe. Ich habe auch Hilfe. Weißt du, Janine, ich kenne ihn ja nicht, aber das ist ein ganz toller Satz, den er da gesagt hat. Und dieser Satz muss ganz groß über deinem Leben stehen, auch wenn er irgendwann nicht mehr da sein wird. Ja, er hat Angst zu gehen. Er hat Angst, dass ich einen Rückfall baue. Aber ich glaube, du wirst keinen Rückfall bauen, nachdem was er da Nein, gesagt hat. Nein, ich habe ja Hilfe mir besorgt. Und ich habe mein Tageszentrum. Ich kann da hingehen. Mhm. Ich habe auch wirklich um Hilfe. Mhm. Ich flehe um Hilfe. Du wirst Weil dann. Ich weiß es. Es hört sich schlimm an. Man kann jetzt hier auf der Couch sitzen und kann sich die, ich sag das auf gut Deutsch und ich sag das auch denen, die da draußen, die Pull an den Hals nehmen. Mhm. Aber es hilft nicht. Man wacht am nächsten Morgen auf und der Schmerz bleibt. Mhm. Und der ist da. Mhm. Ich glaube auch, dass du stark sein wirst, weil du wirst für deinen Geliebten, für deinen Liebsten wirst du stark sein. Aber jetzt bist du ja erstmal auch in einer ganz anderen Weise stark, nämlich du stehst ihm bei. Und das ist ja auch schon eine ganz tolle Leistung. Du bist immer bei ihm, du begleitest ihn. Ja. Das ist ein ganz großer Dienst, den man einem Menschen, einem geliebten Menschen... Sagen mir ja seine Töchter auch. Die haben mir eine Karte geschrieben, meine Töchter. Und dann habe ich auch... Und heute waren sie da und dann war ich heute mal nicht da, weil sie haben sich alle getroffen. Mhm. Und hat seine Frau, seine Ex-Frau... Ja, soll ich mitgehen? Ich sage, Claudia, klar. Mhm. Musst du. Mhm. Und haben sie alle da hier, waren sie alle da bei ihm. Mhm. Und hat er die Kleine dann im Arm gehabt. Ja. Das ist so, ich will, dass er im Frieden geht. Janine, das wollte ich gerade sagen. Ich wünsche dir und ihm so sehr, dass er in Frieden gehen kann. Dass er keine Qual mehr erleiden muss. Ja. Und ich habe gehört, dass du gut versorgt bist für den Fall. Du hast Leute um dich herum und du hast Hilfe. Ja, ich hole mir selber Hilfe. Und du weißt auch, wo du die zu finden hast in Berlin. Ja, aber ich habe auch Wut, ne? Mhm, genau. Ich habe mal ein ganz tolles Bild gemalt. Ja. Und jeder hat gesagt, was ist das, du gemacht? Und dann kannst du ja als Künstler gehen. Mhm. Und Janine, wenn ich jetzt alleine bin, dann gucke ich ihn an. Mhm. Ja, oh. Und ich habe eine Wut. Ne? Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ich wünsche deinem Freund Frieden. Und vielleicht, wenn er mich kennt oder nicht kennt, ist auch egal, wenn du ihn morgen besuchst, bestelle ihm sehr herzliche Grüße von mir. Und ich wünsche wirklich von Herzen alles Gute und allen viel Kraft. Und jetzt verabschieden wir beide uns. Mhm. Beste Grüße nach Berlin von hier aus Köln. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und um 1.37 Uhr begrüße ich herzlich den Mike. Der Mike ist 39 Jahre alt. Guten Morgen, Mike. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich habe ganz schreckliche Erfahrungen mit Spiritismus gemacht. Hm. Und zwar hatte ich, als meine beiden Eltern gestorben sind in einem Jahr, hatte ich einen ziemlichen Tiefpunkt in meinem Leben. Ich habe damals noch Drogen genommen, habe gekifft und auch so ein bisschen andere Sachen, so Speed, wie man so sagt. Und wie lange liegt das zurück? Ja, 8 Jahre. Ja. Und wie gesagt, ich kam da gar nicht mit klar, weil ich adoptiert bin und diese beiden Menschen waren für mich alles. Mhm. Und die haben auch alles für mich gemacht. So. Und die sind so schnell hintereinander gestorben? Ja, Mama mit 62, an Zucker eigentlich, ganz plötzlich, obwohl sie so jetzt ein gesundes Leben geführt hat. Und Papa, der kam aus der Trauer nicht mehr raus und hat den Freitod gewählt nach einem Jahr. Ach du. Und das war für mich die Hölle, weil ich wollte ihn mehr am Leben. Ich war selbst überfordert mit der Situation, weil ich ja Drogen genommen habe und habe dann noch mehr Drogen genommen, als meine Mutter gestorben ist. Mhm. Und mein Vater und ich, der wollte nur noch bei seiner Frau sein. Ja. Also, warst du das einzige Kind? Ja, ich bin adoptiert. Als Baby haben die mich genommen. Mhm. Und da ist ein 12-jähriger Junge für gestorben, der ist unter einem Betonmischer gekommen. Für diesen Jungen durfte ich in diese Familie rein. Und dementsprechend haben die mich mit Liebe überschüttet. Ein wunderbares Elternhaus, Menschen. Achso, die hatten ein leibliches Kind und das ist gestorben. Genau, richtig. Und dann haben die dich aufgenommen. Richtig. Und haben dir aber ihre ganze Liebe geschenkt. Ja, als Baby haben die mich auch aufgenommen. Ja. Meine Mutter sagt immer, du bist ein Wunschkind, denk daran. Also. Wie nett. Ja. So. Und dann sterben diese beiden Menschen auf einmal. Unfassbar, ne? Unfassbar. Da denke ich mir, wo ist der Sinn im Leben, ne? Mhm, mhm. So, ne, und du selbst in der Lebenskrise und stehst dann plötzlich ganz alleine da. So, wie kommen wir jetzt zum Spiritismus? Ja, ich habe dann auch über Gott nachgedacht. Gibt es einen Gott? Ist meine Mama im Himmel? Hört die mir zu? Ist sie in der Hölle? Pff, ne? Weil ist eben so, ne? Wenn die Mama oder wenn ein lieber Mensch stirbt, ne? Dann natürlich. Fing ich auf einmal an, über Gott nachzudenken und ich habe dabei aber die falsche Musik gehört und auch noch mit den Drogen habe ich Pforten geöffnet, wo ich niemals gedacht hätte, die gibt es. Und zwar habe ich Hardrock-Musik gehört, Whitesnake, Rainbow. Ja. Die singen alle über Gott. Ja. I'm a man on a silver mountain, wusste ich nicht. Ne? So, also mhm. habe ich einfach nur die Musik gehört, Hammer geniale Musik. Mhm. Und habe dann, wie gesagt, zu Hause gesessen, habe gekifft, nichts mehr gegessen. Mhm. Habe über Gott nachgedacht. Wirklich jetzt nicht nur so, sondern wirklich richtig ernsthaft auch. Und habe dann auch so eine Art Yoga gemacht, so eine Art in der Ruhe liegt die Kraft, so ein Training, habe mich zu Hause hingestellt so und weil ich innerlich, meine Energie war am Ende und da wollte ich Kräfte sammeln. Ja. Ne? Und das ist wie so eine Suppe. Ne? Musik, Drogen und dann noch ernsthaft vielleicht so eine Art Yoga-Training machen, so eine Art Ritual und habe dann auf einmal Kräfte freigesetzt, habe mein geistiges Ich, also mein, hört sich jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen verrückt an, aber mein Ich habe ich auf einer anderen Ebene, also hört sich jetzt total bekloppt an, in der Badewanne war ich, da war ich schon relativ müde auch und habe dann versucht Ruhe zu tanken, habe vorher dieses Ritual gemacht in meinem Zimmer, bin dann baden gegangen und auf einmal bin ich so weggetreten und auf einmal habe ich gemerkt, mein Ich ist aus mir rausgetreten, also jetzt nicht so 3 Meter höher, sondern ich habe die Augen aufgemacht und habe gesagt, hä, wo bin ich? Alles so klein, Badezimmer klein, mein Körper ist so klein, ich habe mich aber so... Wohin trat denn dieses Ich dann? Bitte? Wohin trat dieses Ich? Auf eine Ebene, wo meine Gedanken keine Grenzen hatten, weil ich war über alles am Nachdenken. Hast du denn Mutter? Ja, hast du denn auf dieser Ebene deine tote Mutter gesehen? Nein, ich war jetzt nicht total irgendwie in einer anderen Welt oder so. Ich war ganz normal, so als als ob. Nur ich habe gemerkt, mein inneres Ich, das hat irgendwie, als ob da ein Bereich, in den ich geöffnet habe, wo ich nicht mehr in mich drin bin. Wie lange hat dieser Zustand angedauert? Also das kann ich nicht sagen. Ich bin danach, ich habe ja ganz normal, habe ich mich weitergebadet und habe auf einmal gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht. Ne? Weil auf einmal habe ich Stimmen gehört, Dämonen, wirklich, die haben mich belästigt. Mhm. Und dann, wie gesagt, mit diesem Voodoo habe ich eine Erfahrung gemacht, wo ich auch weiß... Nee, du hast noch nichts von Voodoo erzählt. Ja, ich habe, wie gesagt, danach eine Situation gehabt, da hat mich mein bester Freund beklaut. Ne? Mhm. Eltern habe ich ja nicht mehr gehabt. Ich hatte bei den Schulden wegen ein paar Drogen so ne, 300 Euro und ich konnte mir das nicht mehr leisten, war arbeitslos, sagte, du hast noch Geld bei mir, mein Auto ist kaputt, ich soll ja hier kommen, hast den Seat. Ne? Mhm. Und dann war der bei mir und dann hat er mir wieder so ein bisschen Drogen vorbeigebracht mit seinem Kumpel und hat mir dann von meinen Eltern, mein Vater, der hat so Autos gesammelt, so einen kleinen Seat Ibiza, so ein Modellauto. Und als ich im Badezimmer war, kam ich zurück und habe gesehen, wie er da ganz interessiert sich die Autos angeguckt hat. Ja. Und habe mir nichts dabei gedacht. Und als sie weg waren, habe ich mir gedacht, was hat der denn mal den Autos geguckt? Guckst du, wo ist denn der kleine Seat? Auf einmal war der Seat weg. Was hast du? So einen Hass gegen den. Das ist mein bester Freund. Und was hast du da? Das ist mein bester Kumpel. Warum beklaut er mich? Hätte ich ihm auch geschenkt oder was? Ne? Okay, was hast du da gemacht? Und da habe ich im Bett gelegen einfach nur und habe mir Hass erfüllt gewünscht. Ich würde ihn, das war so ein Bodybuilder, ne? Ich würde ihm am liebsten seine Schulter zerschmettern dafür. Mhm. Aber richtig Hass erfüllt? Das hast du dir gedacht. Das war eine Suggestion. Genau. Und ist irgendwas passiert? Und das ist dann 3 Wochen später passiert. Mhm. Da kam der auf einmal zu mir. So, wir haben keinen Kontakt gehabt zwischendurch. Und auf einmal fing er von sich an zu erzählen, ey, ich habe vor ein paar Tagen oder was er gesagt hat, da habe ich Schulterschmerzen gehabt, ne? Also Schulterschmerzen habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt, ne? Mhm. Und ich konnte das jetzt erst gar nicht irgendwie zu sagen. Ich habe ja nicht gedacht, dass er jetzt von meinem Wunsch kommt, ne? Mhm. Ja, und dann, ich war ja damals auch in der Psychiatrie, wo meine Eltern gestorben sind, da habe ich ihm so ein Freundschaftsbändchen geschenkt, weil der für mich da war als einziger. Mhm. Und wie gesagt, und dann, die wussten auch, dass ich intensiv über Gott nachdenke und so, und seine Freundin auch. Wie stark war das denn in der Schulter bei ihm? Du, das hat er mir nicht gesagt. Er hat nur gesagt, Schulterschmerzen. Das war so furchtbar, das hat er noch nie gehabt. Und gab es dann später nochmal irgendwie ähnliche Vorkommnisse? Nein, seitdem hat er sich nie mehr bei mir blicken lassen, ne? Der Arme. Nee, ich meine, gab es bei dir ähnliche Vorkommnisse, dass du nochmal irgendwie rausgetreten bist oder dergleichen? Nein, als ich das gecheckt habe, dass das von mir wahrscheinlich gewesen ist. Also nochmal zu dem ersten Fall. Da ist natürlich müßig drüber zu sprechen. Du hattest Drogen genommen, solange man Drogen nimmt. Ja, haben mir die Ärzte in der Psychiatrie auch gesagt. Aber Domian, ich kann dir eins sagen. Ich habe damals Pappen genommen, ich habe damals Kokain genommen, ich habe alles in meinem Leben genommen. Ja, aber als ich da nur dieses am Kiffen war und über Gott nachgedacht habe, Das hat nichts mit den Drogen zu tun, Domian. Ja, ich kann dir vollstens sagen. Ja, das sagen die Leute immer, die Drogen genommen haben und sowas erleben, sagen sie, das hat nichts mit den Drogen zu tun. Das ist so für Außenstehenden dann sehr schwer zu glauben, wenn man denkt, Mensch, er war bekifft und saß in der Badewanne und denkt, er tritt aus sich heraus. Krass irgendwo an, aber ich packe das auch alles ganz, ganz, ganz minimal klein, was mir da passiert ist. Also ich kurz noch ein bisschen weiter ausholen mit den Stimmen und wie das alles gewesen ist und alles. Aber im Klartext, du hast dann danach nie wieder sowas gemacht und keine Experimente diesbezüglich durchgeführt. Richtig, weil ich habe einfach nur Angst gehabt davor. Als ich gemerkt habe, ich kann damit irgendwen jemanden verletzen, habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Will ich nicht. Doch mal Nochmal zu deiner Geschichte. Jetzt sind 8 Jahre vergangen, 8 Jahre nach diesem schweren Schicksalsschlag. Ja. Wie geht es dir denn heute? Super. Super. Also. Das heißt, du hast dich gefangen und du. Damals war ich so am Boden auch irgendwo dann, weil ich keinen mehr hatte. Ich habe gedacht, wo ist denn, ich für mich alleine jetzt weiterleben. Nö. Da habe ich nur. In meiner Situation wusste ich nehme noch mehr Drogen, statt jetzt irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen, weil ich da nicht gelernt habe. Ja. Meine letzte Instanz war, ich lag im Bett und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, gib mein Telefon, dann hilf mir. Und das habe ich dann jeden Abend gemacht. Und er hat dir geholfen. Und dann klingelte das an der Tür und da waren Zeugen Jehovas. Und die haben mir gesagt, ich kann meine Eltern wiedersehen. Da habe ich gesagt, Moment mal. Die wollten mir jetzt erzählen, ich kann meine Eltern wiedersehen. Einerseits habe ich ja gebetet um Antworten, wo ist meine Mama im Himmel und so. Und andererseits stehen da jetzt 2 ältere Frauen, die wollen mir sagen, eigentlich die Antworten geben, auf die ich gebetet habe. Und da habe ich mir gesagt, Moment, das höre ich mir mal an. Ich kann ja nur gewinnen. Ich war neugierig. Ne? Die hat mein Herz erreicht. Das heißt, du bist zu den Zeugen Jehovas gegangen? Ich habe erstmal eine Bibelbetrachtung gemacht. Ich wollte wissen, was ist da dran. Und ich habe gesagt, Menschen können mir viel erzählen, wenn ich was überprüfen kann, wenn es eine Wahrheit gibt. Da muss ich das, ich sage jetzt mal, ich habe einfach gesagt, da muss das ja in Gott in der Heiligen Schrift stehen, weil wo soll ich denn sonst was überprüfen, ne? Und da habe ich dann, die haben ja die Heilige Schrift, und da habe ich dann mit denen eine Bibelbetrachtung gemacht. Okay, wir verkürzen das jetzt. Bist du heute bei den Zeugen Jehovas? Ja. Ach so, okay. Gut. Und damit hast du deinen Lebenshalt gefunden? Ja, damit habe ich mein Leben, ich kann nur allen sagen, auch jetzt für die, ich sage jetzt mal für die, die davor hier gewesen ist, das war ja ganz traurig, sei nicht traurig, weil nach dem Tod gibt es immer noch eine Hoffnung, weil die Bibel verspricht, dass alle Toten im Paradies eine Auferstehung haben. Und ich habe 2 Jahre lang die Bibel studiert. Okay. Ich habe mich wirklich davon überzeugt, dass es auch Engel gibt, böse Engel gibt. Ich respektiere das völlig, wenn das für dich dein Weg ist und wenn du das so glaubst, dann muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist dein Glauben und den respektiere ich voll und ganz. Ich freue mich, dass du Halt gefunden hast und dass du nicht wieder abgerutscht bist in die Drogengeschichten. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir einfach alles Gute, Mike. Danke, das wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht die Tür auf und mein Redakteur, der Christian, kommt herein. Ah, ja, natürlich. Ich möchte euch gerne etwas mitteilen. Ich möchte euch abstimmen lassen, oder wir möchten euch gerne abstimmen lassen über ein Wunschthema übernächste Woche. Ne? Ist übernächste Woche, nicht nächste Woche, sondern dann die Woche. Und zwar bieten wir an, erstes Thema, jung und vom Schicksal getroffen. Zweites Thema, Ekel. Drittes Thema, so wie ich lebt keiner. Oder 4. Vorschlag, weibliche Sexualstraftäter. Ihr könnt auf www.domian.de gehen und könnt da abstimmen. Die Abstimmung ist eine Woche online. Und ich bin sehr gespannt, für welches Thema ihr das Publikum dieser Sendung entscheiden werdet. Ich finde alle 4 Themen sehr interessant und ich werde euch zwischendurch mal so auf dem Laufenden halten, wie so das Ranking ist der verschiedenen Themen. Also ihr könnt auf www.domian.de gehen und dort steht die Abstimmung und eine Woche ist diese Abstimmung online. So, ihr Lieben, es geht weiter mit Christian. Christian ist 40. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist der Christian. Ja, Christian, hallo. Hi, Domian. Grüße dich. Um was geht's? Ich wollte erzählen, dass ich vor 3 Wochen und 2 Tagen eine neue Hornhaut verpflanzt bekommen habe. Eine neue Hornhaut? Ja, von einem Toten. Also im Auge? Ja. Ja. Im linken Auge. Eine neue Hornhaut, also du bist transplantiert worden, kann man sagen. Du hast einen von einem toten Menschen eine Hornhaut bekommen. Ja, das ist so wie praktisch bei der Niere auch. Und das ist auch schon meine zweite. Also man muss dazu sagen, ich bin praktisch mehr oder weniger geburtsblind. Meine Eltern, meine Mama, die hatte Toxoplasmose in der Schwangerschaft. Ja. Und dadurch bin ich halt praktisch, ich sehe auf dem rechten Auge nichts. Mhm. Und auf dem linken Auge habe ich halt noch so ein Restsehen von circa 5%. Ja. Und dann war ich knapp 20, dann habe ich eine, das nennt man Keratokonus. Bitte? Ein was? Ein Keratokonus, das ist eine akute Hornhauteintrübung. Mhm. Und zusätzlich noch? Genau, das habe ich zusätzlich bekommen. Da, wo du noch ein paar Prozent gucken konntest? Genau. Und dann habe ich vor 21 Jahren eine Hornhautverplantung bekommen. Mhm. Und mein Sehen ist natürlich dann gleich deutlich, also die haben mir den Verband weggemacht von den Augen. Damals, vor 21 genau. Jahren. Mhm. Und ich habe da schon praktisch wieder sofort super gesehen. Also so richtig? Konntest du richtig alles? Nein, also natürlich nicht mehr wie die 5%, die habe ich natürlich nie erlangt. Aber. Ach so, 5% ist für dich dann schon sehr viel. Da würden genau, wir jetzt 100% gucken, würden denken, na 5% ist nicht viel. Aber für dich für ist es. Für einen Menschen viel. Wie für mich ist praktisch 5% ein ganzes, ist praktisch, das ist so viel wie. Ja, wie wenn irgendwann mal mein Fußballverein Meister wird. Das würde nicht sein. Also auf jeden Fall, das ist praktisch schon eine ganze Menge. 5% ist so viel für einen Menschen, der praktisch gar nicht sehen kann. Wie beschreibst du das? Kann man Konturen sehen mit 5% oder sogar ein Gesicht erkennen? Also ein Gesicht erkennen, das kommt darauf an, wie nah mir der Mensch kommt. Mhm. Aber ich kann mich zumindest halt damit in einem Raum orientieren und ich kann da halt auch Hindernissen ausweichen. Mhm. Also das ist schon viel wert dann. Das ist sehr viel wert, ja. Und so, das war jetzt vor 21 Jahren, genau. Aber diese Hornhaut ist dann auch erkrankt und hat nicht mehr funktioniert. Die hat jetzt leider praktisch den Geist aufgegeben. Den Geist aufgegeben. Jetzt hast du vor 3 Wochen eine neue Hornhaut von einem toten Menschen bekommen. Jetzt habe ich praktisch die alte Hornhaut, die hat nicht mehr entwässert. Mhm. Und jetzt habe ich halt vor 3 Wochen habe ich in München an der Augenuniversität habe ich eine neue bekommen. Und wie viel Prozent kannst du jetzt gucken? Jetzt sehe ich praktisch momentan, jetzt habe ich praktisch, kann man sagen, wieder meinen Höchststand erreicht. Also die ungefähr 5%. Genau, wieder. So ungefähr. Kann man das nicht noch mehr steigern? Nee, weil das Auge hat halt diverse Erkrankungen. Durch die Grundschädigung. Also, aber diese 5% sind für dich jetzt schon ein großes Glück, dass du die wieder. Das wollte ich jetzt eigentlich halt mal der Welt, weil ich momentan praktisch total euphorisiert bin. In heller Begeisterung ist das für mich wie Weihnachten, Ostern. Und ich weiß nicht, was es noch für katholische Hochfeiertage gibt. Also ein großes Glück, dass du die 5% gucken kannst. Und wir freuen uns alle mit dir. Das ist, nee, weißt du, das glaubt, das kann kein Mensch, wenn man. Doch. Wenn man das. Doch, wie du hast es gerade ganz gut beschrieben. Wenn man sich vorstellt, man ist blind und kann überhaupt nichts sehen. Und wenn man dann diese 5% hat und so wie du es gerade beschrieben hast, man kann Hindernissen aus dem Weg gehen, wenn man ganz nah dran geht, kann man was erkennen, ist das natürlich ein großes Glück. Das kann ich mir schon vorstellen. Und was ich halt eigentlich deinem Publikum oder ich verfolge ja deine Sendung auch ganz gern, was ich den Menschen eigentlich schon mal sagen wollte, also jetzt auch an meiner Geschichte beispielhaft, wie schade das ist, dass halt immer weniger Menschen wirklich, wenn sie auch dann tot sind, ihre Organe zur Verfügung stellen. Also, weil wenn ein Mensch halt mal tot ist, wirklich, ich sehe das jetzt halt an mir, ich stehe dem schon auch kritisch gegenüber. Ich verstehe das schon, wenn Menschen da das Ganze irgendwie, also ja, da Probleme damit haben, aber bisschen Bedenken haben. Ja, das kann ich schon verstehen, aber. Aber man sieht ja jetzt in deinem Fall, oder genau. Ich hatte hier auch schon viele Menschen, die Herz transplantiert waren, nur Nieren transplantiert, was für ein Glück das ist, dass sie ein Organ, was ja sonst verkommen würde, was verbrannt würde oder im Grab liegen würde, man muss es ja so ausdrücken, dieses Organ kann neues Leben schenken und insofern ist Organspende etwas ungeheuer Wichtiges. Wie ist das für dich, die Vorstellung, dass du durch die quasi, nicht so direkt, aber quasi durch die Augen eines Toten guckst? Also, das ist schon, wenn ich mir vorstelle und ich weiß von der Ärztin, die mich transplantiert hat, weiß ich, dass der Spender oder die Spenderin, man erfährt es ja leider nicht, ich weiß, dass das ein sehr junger Spender war. Also der ist leider nicht alt geworden. Und ich liege schon oft im Bett und denke an den. Das ist schon, oder an die, an diese Person. Das ist schon, geht mir schon sehr, also, und es war auch schon vor 21 Jahren, wo ich meine erste Transplantation bekommen habe. Also es ist schon ein Gefühl tiefer Dankbarkeit. Also es ist halt so, ich weiß aufgrund meiner Ausbildung, ich habe eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht und ich weiß, wie ein Leben entsteht. Also nicht jetzt, dass sich Mann und Frau da treffen, sondern ich weiß auch, dass eine Zygote und wie ein Mensch entsteht. Also die Zygote ist das Zusammentreffen von Ei- und Samenzelle. Ich weiß das ja wohl und ich weiß, diese Hornhaut, diese Zellen, das ist nicht mein Gewebe. Das gehört mir nicht. Das ist ein Geschenk. Ja. Und du kommst damit gut klar? Nicht, also, es ist schon schwierig. Aber wir wollen uns freuen. Aber genau, momentan überwiegt total die Freude. Christian, schön, dass du angerufen hast und uns das mal so erzählt hast. Und wir freuen uns wirklich alle für dich mit. Und es ist sehr schön, dass das gut geklappt hat. Und möge dieses Auge und diese Hornhaut nun sehr lange halten, damit du deine Sehkraft, die dir wichtig ist, dann auch lange haben wirst. Ja, das hoffe ich auch. Aber es war mir wirklich mal ein Anliegen. Schön, dass du angerufen hast. Ja, kein Problem. Alles Gute von Herzen, danke. Christian. Tschüss. Tschüss, ciao. Und hier ist Baris. Baris ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Baris. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich bin schwul. Ich bin schwul. Meine Eltern, die wissen es seit über knapp 10 Jahren. Ich komme jetzt einfach mal auf den Punkt. Ich hatte ein paar Probleme, also einen angeschwollenen Hoden. Bin damit dann zum Urologen gegangen und habe einen Termin dann bekommen gehabt. Und den Terminzettel haben meine Eltern dann bei mir im Zimmer gefunden gehabt. Ja. Ja, und da halt immer viele Probleme wegen dem Schwulsein da waren mit meinen Eltern, meine Mutter kam dann zu mir und hat mich gefragt, ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Ich habe Nein gesagt und sie wollte wissen, was ich habe. Und ich wollte es ihr nicht sagen. Ich habe ihr gesagt, ist nichts Schlimmes, einfach nur so. Ja, und dann kam meine Mama irgendwie auf die Idee, ja, zu behaupten, dass ich HIV-positiv bin, was nicht der Fall ist. Einfach so. Ja, einfach, also, ja, echt, einfach so, weil du zum Urologen gehen wolltest. Ne, ja, weil ich halt einen Termin beim Urologen hatte und wegen dem angeschwollenen Hoden. Okay, dann hat sie gesagt, du bist HIV-positiv. Genau, also sie hat nicht gesagt HIV-positiv, sie hat gesagt, du hast eine ansteckende Krankheit. Ich so, nein, die habe ich nicht. Kommst du drauf? Ja, hier, dein Schwulsein, pipapo. Und keine halbe Stunde später kam sie dann mit meinem Vater an und ja, sie hat es wohl nicht übers Herz gebracht, mich rauszuschmeißen, aber dafür mein Papa. Wann war das? Ja. Wie bitte? Wann genau war das? Das war jetzt so, das muss knapp, ja, so 4 Wochen, nicht länger als 4 Wochen ist das her. Kommst du, ist das eine türkischstämmige Familie? Ja, genau, ich komme aus einer türkischen Familie. Ich habe es mir wegen des Namens schon gedacht, ja. Wie, haben deine Eltern, obwohl die seit so vielen Jahren wissen, dass du schwul bist, haben die dich rausgeschmissen? Ja. Weil die Angst haben, du hast eine ansteckende Erkrankung. Ja, weil, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, halt alleine wegen dem Spruch, so hast du eine ansteckende Krankheit. Und ich kenne meine Eltern, die sind so ein bisschen, ich sag mal, in der Steinzeit hängen geblieben. Ja, aber immerhin haben sie haben dich ja 10 Jahre akzeptiert als Schwulen. Ja, akzeptiert. Ich sag mal eher geduldet. Eher geduldet. Und wenn du jetzt denen sagst, ich gehe zum Arzt, ich lege euch einen Test hin, dass ich nichts Schlimmes habe, würde die das nicht überzeugen? Domian, ich weiß noch nicht mal, ob sie mich wieder reinnehmen würden. Ich habe mein Papa und meine Mutter vor 1,5 Wochen im Kaufland getroffen. Meine Mutter, die wollte auf mich zukommen, Mein Vater hat sie festgehalten und weggezogen. Ach, die beiden haben sich umgedreht und sind weggegangen. Ah, ist das verletzend. Ist das traurig und verletzend? Ja, aber das ist ja nicht alles. Und ich. Mensch, Baris, das tut mir das total leid. Ja? Und ich habe angefangen, Drogen zu konsumieren. Pass auf. Vor allem. Pass auf. Die Sendung ist jetzt rum, aber ich möchte auf jeden Fall, dass wir weiter reden. Bitte leg auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Ja, okay. Danke. Bis gleich. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht wieder. Bis dann. Tschüss.